Wir wollten mehr. Wir pochten mit den Stielen unserer Gabeln auf den Tisch, schlugen mit den Löffeln gegen die leeren Schüsseln. Wir waren hungrig. Wir wollten mehr Krach, mehr Spaß. Wir wollten Muskeln an unseren dürren Armen. Wir hatten Vogelknochen, hohl und leicht. Hey, gib her, das ist meine. Und wir wollten mehr Dichte, mehr Gewicht. Wir waren 6 schnappende Hände, 6 strampelnde Füße. Wir waren Brüder. Jungs. 3 kleine Könige im Kampf um mehr. War es kalt, dann stritten wir uns um die Decken, bis der Stoff zerriss. War es richtig kalt, dann kam Manni zu Joel und mir ins Bett gekrochen. Körperwärme, sagte er. Körperwärme. Körperwärme, pflichteten wir ihm bei. Wir wollten mehr Fleisch, mehr Blut, mehr Wärme. Wir wollten, dass es krachte. Wir Tiere. Und wenn unser Paps nach Hause kam, gab es Schläge. Nach einem Roman von Justin Taurus. Unsere kleinen runden Arschbacken waren zerschunden. Rot, roh, Leder gepeitscht. Hörspielbearbeitung und Regie Elisabeth Wallenmann. Es gab aber auch Zeiten, ruhige Augenblicke, wenn unsere Mutter schlief, nachdem sie 2 Tage lang nicht geschlafen hatte. Kristallklare Vormittage, wenn wir sie, diesen verwirrten Vogel von einer Frau, beschützen wollten. Wenn die Luft nicht nach Schweiß oder Atem oder Schimmel roch, sondern wenn sie still und leicht war. Dann wollten wir weniger. Weniger Gewicht, weniger Arbeit, weniger Krach, weniger Vater, weniger Muskeln, Haut und Haar. Wir wollten nichts. Nur das. Nur das. Wie spät ist das? 7:45. Scheiße! Scheiße! Warum seid ihr nicht in der Schule? Es war 7:45 abends. Und außerdem war Sonntag. Scheiße! Aber keiner klärte sie auf. Scheiße, Mann. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es. Ich hasse es. Sie arbeitete Nachtschicht in der Brauerei Hügel aufwärts. Ich hasse mein Leben. Nicht weit von unserem Haus. Und manchmal kam sie ganz durcheinander. Wir hatten gelernt, sie nicht zu korrigieren oder sie aus ihrer Verwirrung zu befreien. Das machte alles nur schlimmer. Manchmal stopfte uns Ma alle ins Auto und fuhr zum Einkaufen, in den Waschsalon, zur Bank. Wir standen dann hinter ihr und kicherten, wenn sie an den verschlossenen Türen zog oder an den schweren Sperrgittern rüttelte und fluchte. Wir lebten in einer Traumzeit. Ja. Als wir von der Schule nach Hause kamen, hatte Paps die Küche in Beschlag genommen. Kochte, hörte Musik. Pass mal auf, sagte er und drehte sich graziös auf einem Hausschuh und sein Bademantel bauschte sich um ihn. Paps klopfte Staccato-Schritte auf das Linoleum zu uns herüber und zog uns auf die Tanzfläche, packte uns an den dürren Ärmchen und riss uns hinter sich her. Wir rollten mit den winzigen Fäusten vor uns herum und bewegten die Hüften. Dann schnappte sich Paps eine Dose Bier aus dem Kühlschrank und unsere Blicke folgten der Dose an die Lippen. Wir sahen die leeren Dosen, die sich an der Küchentheke hinter ihm angesammelt hatten. Jetzt tanzt du, als wenn ihr reich wärt. Wir tanzten auf Zehenspitzen, ja, reckten die Nase in die Höhe und pieksten mit unseren kleinen Fingern in die Luft über uns. Ja! Ihr seid nicht reich, jetzt tanzt, als wenn ihr arm wärt. Wir gingen tief in die Knie, ballten die Fäuste und streckten die Arme zu den Seiten aus. Wir schüttelten unsere Schultern, warfen unsere Köpfe zurück, wild und ungebunden und frei. Oh. Ihr seid auch nicht arm, Jetzt tanzt, als wenn ihr weiß wärt. Wir bewegten uns wie Roboter, steif und kantig, lächelten nicht mal. Ihr seid nicht weiß, jetzt tanzt, als wenn ihr Puerto Ricaner wärt. Ja! Wir tanzten Mambo so gut wir konnten, versuchten uns flüssig zu bewegen, es ernst zu nehmen. Ihr Dussel, ihr seid nicht weiß und ihr seid keine Puerto Ricaner. Schaut mal zu, wie ein Reinrassiger tanzt. Schaut zu, wie wir im Ghetto tanzen. In jeder seiner Bewegungen steckte Lockerheit und Freiheit und Selbstvertrauen. Das ist euer Erbe, sagte er. So als könnten wir aus diesem Tanz etwas über seine eigene Kindheit erfahren. Über seinen eigenen Paps, wie er ihn geschlagen hatte, wie er ihm das Tanzen beigebracht hatte. So als könnten wir in seinen Bewegungen Spanisch hören. Als wäre Puerto Rico ein Mann in Bademantel, der sich noch ein Bier aus dem Kühlschrank schnappt, während er immer absolut im Takt tanzt, steppt und schnippt. Am Morgen standen wir Seite an Seite an der Tür und sahen Somar hinein, die mit offenem Mund schlief. Vor 3 Tagen war sie mit 2 rotgeschwollenen Wangen nach Hause gekommen. Paps hatte sie ins Haus getragen und zu Bett gebracht, wo er über die Haare strich und ins Ohr flüsterte. Er erzählte uns, der Zahnarzt habe sie verprügelt, nachdem sie narkotisiert worden war. So würde man die Zähne lockern, bevor sie rausgerissen werden. Wir traten auf Zehenspitzen an ihr Bett und fuhren mit den Fingern über ihre Prellungen. Es war der Vormittag meines 7. Geburtstags, also Winter. Aber das Licht glühte in den Vorhängen wie Frühling. Als sie schließlich aufwachte, sagte sie, wir seien schön. Meine wunderschönen kleinen Jungs. Das waren nach 3 Tagen die ersten Worte aus ihrem zerschlagenen Mund. Und das war zu viel. Wir wandten uns von ihr ab. Ich drückte meine Hand gegen Glas. Ich brauchte die Kälte. So peinlich war mir das plötzlich. Er hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Er ist 7. Er wird mich verlassen, jetzt wo er 7 ist. Was soll das denn heißen? Als ihr Jungs 7 geworden seid, habt ihr mich verlassen. Habt euch von mir verschlossen. Das tun große Jungs nun mal. 7-Jährige. Stehst du heute auf? Fragte ich. Wie sehe ich aus? Blau. Verrückt. Kaputt. Aber es ist dein Geburtstag. Sie schob die Laken zur Teile herunter, legte ihre Hände vorsichtig vors Gesicht, um ihre Wangen zu schützen, so als würde jeden Augenblick eine Faust durch die Luft geflogen kommen. Dann richtete sie sich auf, dann berührten ihre Füße den Boden. Dann stand sie in ihrem grünen Fußballtrikot da, auf Beinen so dünn wie nichts und mit lackierten Zehennägeln. Auf der Kommode lag ein Spiegel mit Messinggriff. Kaum hatte Ma ihn vors Gesicht gehalten, stiegen Tränen auf und saßen auf ihren Wimpern und wollten runterkullern. Ma konnte die Tränen länger zurückhalten als sonst jemand. Manchmal wanderte sie stundenlang so herum, hielt sie fest, ließ sie nicht heruntertropfen. An solchen Tagen fuhr sie mit ihren Fingern über Gegenstände oder hatte stumm das Telefon im Schoß liegen. Und man musste sie 3-mal rufen, bevor sie einen ansah. Was hat er mit mir angestellt? Er hat ihr ins Gesicht geschlagen, sagte ich, um die Zähne zu lockern. Versprich mir, versprich mir, versprich mir, dass du immer 6 bleibst. Wie denn? Ganz einfach, du bist nicht 7. Du bist 6+1. Und nächstes Jahr wirst du 6+2. Einfach so. Für immer. Warum? Große Jungs lieben ist anders als kleine Jungs lieben. Auf harte Jungs musst du hart reagieren. Das macht mich manchmal müde, das ist alles. Und du, ich will nicht, dass du mich verlässt. Ich bin nicht so weit. Ich drehte mich zu ihr um sah die Schwellungen zu beiden Seiten ihres Gesichts, die schmutzig rote Haut gelb umringt. Ich packte ihre beiden Wangen und zog sie zu einem Kuss zu mir hin. Der Schmerz schoss ihr scharf und schnell in die Augen, riss ihr die Pupillen zu großen schwarzen Scheiben auf. Sie zuckte mit ihrem Gesicht von meinem fort und schubste mich auf den Boden. Hör auf! Sie verfluchte mich und Jesus. Hör auf! Und ich war 7. Eines unerträglichen Nachts, mitten in einer Hitzewelle, fuhr Papst mit uns allen an den See. Ma und ich konnten nicht schwimmen. Also hielt sie sich an Papst Rücken fest und ich mich an ihrem. Und er schwamm mit uns eine kleine Runde. Nicht so weit, sagte Ma zu Papst. Doch der schwamm und schwamm. Leicht und langsam. Bitte, Papst, schwimm nicht so weit raus. Und das Ufer hinter uns dehnte sich aus, wurde schmal und bog sich, bis es zu einer unendlich dunklen, fernen, bewaldeten Mondsichel wurde. Bring uns zurück. Bitte, bring uns zurück. Gleich. Ma redete davon, wie unnatürlich es sei, dass Papst schwimmen könne. So als ob er hier in dieser Hinterwäldler-Gegend geboren wäre und nicht 6 Stunden südlich in Brooklyn. Papst erzählte nicht, wann und wo er schwimmen gelernt hatte. Aber er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, zu lernen, was man zum Überleben braucht. Er hatte die Muskeln und den Willen dazu. Er war auf dem Weg, unzerstörbar zu werden. Warum kannst du nicht schwimmen? Fragte Ma nach hinten. Warum? Sie stellte die Frage, als würden wir uns zum ersten Mal begegnen. Als würde sie meine Lebensumstände nicht kennen. Meine tollpatschigen, erschreckenden Versuche im tiefen Wasser. Er wird es lernen. Ihr beide werdet es lernen. Später fuhr uns Papst nach Hause. Er saß hinter dem Lenkrad, Rücken und Hals und sogar Gesicht schraffiert von Kratzern. Und auch ich war zerkratzt, denn Ma war in Panik geraten und als Papst im See davonglitt, hatte sie sich an mich gekrallt. Wie sollt ihr es dann sonst lernen? Hatte er gesagt. Der Zwischenfall spielte sich ununterbrochen in meinem Kopf ab, wie Papst davongeglitten war. Wie er zusah, wie wir zappelten und strampelten. Wie ich Mars greifen und krallen kommen musste. Wie ich mich einfach tiefer und tiefer sinken ließ. Und was ich dort sah, als ich die Augen aufmachte. Schwarz-grüne Dunkelheit. Eine Unterwasserwelt. Entsetzen. Ich versank eine ganze Weile, desorientiert und mich windend. Und plötzlich schwamm ich und stieg zum Licht auf und schoss in die Luft. Und dann der erste Atemzug. Ich sog die Luft ganz tief in meine Lunge. Und als ich hinaufsah, war der Himmel noch nie so gewölbt gewesen. So glitzernd und großartig. Als wir Brüder waren, waren wir die Musketiere. Einer für alle und alle für einen. Für alle und alle für einen. Wir waren Monster. Frankenstein, Frankensteins Braut, Frankensteins Baby. Lass mich los! Nein, lass das! Wir bohrten uns gegenseitig die Finger in die Augen und zogen uns die Stühle unterm Hintern weg. Und nachdem wir aufgeklärt worden waren, spielten wir ein neues Spiel. Ma hatte niemand die Sache mit dem Sex erklärt. Und als sie Papst fragte, kann ich denn davon nicht schwanger werden? Da hatte Papst gelogen. Und dann war der Manni tief drin in Mars Bauch. Er war gewachsen und sein Herz hatte getickt wie eine Bombe. Sie war erst 14 und Papst 16. Beide in der 9. Klasse. Und beide brachen sie die Schule ab. Ma musste Papst dazu überreden, das Richtige zu tun. Sie mit dem Bus nach Texas zu bringen und zu heiraten. Da war sie im 8. Monat und Papst war dunkelhäutig und mit Afromatte. Es musste Texas sein, weil Ma noch zu jung war, um in New York zu heiraten. Dann waren sie also verheiratet. Und dann kam Joel und dann kam ich. Wir waren die Gotteszahl. Die drei. Manny war der Vater, Joel der Sohn und ich der Heilige Geist. Wir sprachen gemeinsam. Eine Stimme für alle. In unserer Höhlensprache. Wir Hunger, sagten wir zu Ma, wenn sie zur Tür hereinkam. Wir Einbrecher, sagten wir zu Paps, als sie uns auf dem Dach erwischte, wo wir uns gerade abseilen wollten. Und später, als Paps uns wieder auf dem Boden hatte und Manny eine Tracht Prügel verabreichte, flüsterte ich zu Joel. Wir Angst. Und Joel reckte sein Kinn zu Paps hinüber, der seinen Gürtel auszog und flüsterte zurück. Wir am Arsch. Paps verschwand für eine Weile und Ma ging nicht mehr zur Arbeit. Aß nicht, kochte nicht für uns, spülte keine Kippen mehr im Klo runter, sondern ließ sie liegen in leeren Flaschen und Teetassen. Es sind jetzt schon 6 Schichten hintereinander. Was ist los bei euch? Lina, Mars Vorgesetzte, rief an. Was meinen Sie damit? Scheiß drauf, Kleiner. Ich komm mal vorbei und schau nach dem Rechten. Sie kam direkt aus der Brauerei vorbei, noch immer im langen weißen Laborkittel, die Sicherheitsbrille auf dem Kopf. Macht es noch nicht auf, stellt es nur auf den Tisch und holt mir eure Mutter, ganz egal, wo sie sich gerade versteckt. Sie schläft. Wir brachten die Einkäufe gar nicht erst in die Küche. Wir schütteten alles auf den Wohnzimmerteppich und stürzten uns auf das Brot, das schon geschnitten war, und den Käse. Stopften uns Hände voll in den Mund, tranken die Milch aus der Packung. Ihr werdet noch ersticken, wenn ihr nicht aufpasst. Genossin! Sie trat über uns hinweg und Ma kam angerannt und warf sich in Linas Arme. Vergrub ihr Gesicht in Linas seidig schwarzen Haaren und weinte. Wir stiegen in den Garten des alten Mannes ein und bedienten uns. Wir probierten und zertrampelten und verwüsteten. Und als wir aufblickten, beobachtete uns der alte Mann von der Veranda aus. Sah einfach nur zu. Tiere! Plagen! Wir schämten uns vor ihm. Er war sehr alt. Tiere! Ist das Ihr Garten? Der alte Mann öffnete die Fliegentür und kam die Treppe herunter auf uns zu. Er ging im Staub auf die Knie und befingerte die abgeknickten Tomatentriebe. Er nahm eine halbgegessene Gurke und wischte die Erde ab. Dann klappte er ein Taschenmesser auf und schnitt die Bissspuren weg. Die Pflanzen, die wir mit den Wurzeln herausgerissen hatten, wurden wieder in die Erde gesetzt. Steif kroch er auf Händen und Knien herum und wir standen da und schauten zu. Wir sind von zu Hause weggelaufen und wir wollen nie wieder zurück. Unsere Mutter ist nämlich tot. Unsere Ma war immer noch am Boden zerstört. Ja, das ist sie. Tot. Sie hatte noch immer tote Augen. Sie ist tot. Aber sie war nicht tot. Ihr seid Eindringlinge. Sie war sogar wieder in die Brauerei gegangen. Marodeure. Da war sie jetzt. Plünderer. Arbeiten. Die Armee des Teufels. Und Paps war noch immer verschwunden. Plagen. Manny meinte, er habe sich eine andere Frau aufgegabelt. Was sind Plagen? Ach, was die Raupen lassen, das fressen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer. Und was die Käfer übrig lassen, das frisst das Geschmeiß. Ma sog an einer Fingerkuppe. Sie hatte sich an der Kante der Suppendose geschnitten. Das ist euer Vater. Was? Esst! Esst doch einfach! Mehr gibt's nicht! Ma stand auf, hob den Hörer ab und legte ihn mit derselben schnellen Bewegung wieder auf. Und einen Augenblick war da nichts. Vielleicht sogar eine ganze Minute lang. Lang genug, dass sich unsere Ohren und verkrampften Muskeln entspannten. Lang genug, sich an etwas zu erinnern. Lang genug, um ganz zu realisieren, Stille war Absolution. Stille war dem Glück so nah, wie wir ihm kommen konnten. Was ist, wenn er einen Herzanfall hat? Welches Herz? Papst kam schließlich wieder nach Hause und es donnerte und trampelte über uns. Sie jagten einander und schmissen Möbel um. Wir krochen in den Keller, soweit wir konnten, bis an die Betonziegelwand. Dort entdeckten wir einen Haufen alten Krempel, eine kaputte Schreibmaschine und unser altes gelbes Telefon. Joel drehte an der Wählscheibe. Ding. Ding. Wer ist da? Fragte ich. Mami, warum gehst du nicht ans Telefon, wenn ich anrufe? Weil du dich hässlich anhörst. Hallo? Ich hab Arbeit. Du hast Arbeit? Ja, Liebling, alles wird gut. Hallo? Was machen wir denn jetzt? Was meinst du? Soll das ewig so bleiben? Nein, Liebling, das bleibt nicht ewig so. Als Paps wieder zu Hause war, wollte er bei uns sein. Alle fünf zusammen. Immer. Nach dem Essen steckte er uns alle in die Badewanne. Paps schrubbte uns kräftig mit einem seifigen Waschlappen ab. Er hatte sich das Hemd ausgezogen, um uns zu waschen. Wir konnten alles sehen. Ma war zart und wendig. Die Rippen zeichneten sich unter ihren Brüsten ab. Paps war muskulös. Er war wie ein Tier. Unser Vater. Kräftig und körperlich und instinktiv. Die holen sich noch eine Lungenentzündung, sagte Ma. Also fischte Paps uns einen nach dem anderen aus der Wanne und rieb uns trocken. Wir alle waren zusammen im Bad in diesem Augenblick und nichts war falsch. Meine Brüder und ich waren sauber und satt und hatten keine Angst vor dem Großwerden. Noch immer in Handtücher gewickelt, stiegen wir wieder in die leere Wanne und unsere Eltern taten so, als würden sie es nicht bemerken. Hä? Warte mal. Wo sind denn die Jungs hin? Puh, die sind einfach verschwunden. Einfach weg. Aber dann suchten sie gar nicht nach uns. Stattdessen fanden sie sich gegenseitig. Wir hörten sie knutschen und leise stöhnen. Und nach einer Weile gingen wir in die Knie, hoben den Vorhang hoch und linsten darunter hervor. Wir sahen alles. Die Muskeln von Pas Bauch, dass er mal biss, dass sie sich beide fest aneinander klammerten, dass Mas Knöchel überkreuzt waren und sie die Zehen reckte. Er war grob zu ihr. Wir sahen, dass es ihr wehtun musste, ihn zu lieben. Geh und hol meine Stiefel aus dem Schrank, bitte. Ich bin schon zu spät. Kaum war Paps aus dem Bad verschwunden, machte Ma das Licht aus, schloss die Tür, stieg zu uns in die Wanne und zog den Vorhang zu. Mach Platz, komm. Wir zeigen es ihm, sagte sie. Und wir liebten sie in diesem Augenblick mit aller Kraft. Hallo? Als Ba hereinkam, stürzten wir hinter dem Vorhang hervor, drängten ihn auf den Flur hinaus und drückten ihn zu Boden. Nein. keine Luft! Also gut, es reicht. Ich krieg keine Luft! Es reicht. Es reicht! Aber es reichte nicht. Blut pumpte durch unsere nackten Leiber. Unsere Hände zitterten vor Energie. Wir waren lebendig. Und es war nicht genug. Wir wollten mehr. Ihr solltet uns suchen! Joel und ich erstarrten. Warteten auf irgendwelche Anzeichen von Ärger. Warteten darauf, dass Paps etwas tat. Ihm drohte, ihn schlug. Irgendetwas. Wir standen da, Schultern eingezogen, wach wie aufgeschreckte Katzen. Aber nichts passierte. Wieder schlug Manny Ma auf den Rücken. Noch immer nichts. Stille. Ma legte nur ihre Hände auf Paps Handgelenke und wir begriffen, dass wir das durften, dass es erlaubt war, dass niemand etwas sagen würde. Warum habt ihr uns nicht gesucht? Joel trat gegen Paps Oberschenkel. Ihr solltet uns suchen. So fest er nur konnte. Warum tut ihr nicht das, was ihr sollt? Und suchen! Warum? Warum habt ihr uns nicht gesucht? Warum nicht? Ich machte mit. Weil ihr böse seid. Böse! Es fühlte sich weich und gemein und richtig an. Dann traten und schlugen wir alle drei gleichzeitig. Und die beiden sagten kein Wort, rührten sich nicht mal. Warum könnt ihr nicht was richtig machen? Warum nicht? Wir schlugen immer weiter. Wir hassen euch. Alle hassen euch. Wir durften sein, was wir waren. Alle. Verängstigt, rachsüchtig. Das nächste Mal kommt ihr und sucht uns. Kleine Tiere, die sich an das krallten, was sie brauchten. Paps fand einen Job, musste aber auch nachts arbeiten. Und weil Ma noch immer Nachtschichten in der Brauerei schob, wo es keinen Platz gab, um kleine Jungs zu verstecken, gingen wir unter der Woche mit Paps zur Arbeit und schliefen auf dem Boden vor den Automaten. Paps war der Sicherheitsmann, die Nachtwache. Eines Nachts wachte ich schweißgebadet und in meinem Schlafsack ganz verdreht auf. Ich ging zu dem Schreibtisch hinüber, an dem Paps zurückgelehnt saß und in den Fernseher starrte. Ich schlaf lieber im Bett, sagte ich. Ich auch. Ich glaube, der Krach hat dich geweckt. Ich konnte die Muskeln an seiner Brust spüren und darunter schlug sein Herz. Und ich schlief ein. Scheiße! Paps rüttelte mich. Was ist? Er ging zu Manny und Joel hinüber und stupste sie mit der Schuhspitze an. Schnell, wir sind spät dran. Geht raus zum Wagen, legt euch unter die Decken und bleibt da, bis ich komme. Als wir nach draußen kamen, war der Mann von der Morgenschicht schon da. Paps Ablösung. Größer als Paps und weiß. Was ist denn das da alles? Schlafsäcke? Hey, hör mal. Lass uns reden. Hat euer Dad euch auf dem Boden schlafen lassen? Ich sagte, lass uns reden. Reden? Geht ins Auto und lasst nichts fallen. Paps knallt ihm eine. Was wetten wir? Er ist eingeschlafen. Wer? Paps. Er ist eingeschlafen. Das ist nicht unsere Schuld, oder? Ein bisschen. Ein bisschen ist das immer unsere Schuld. Als Paps die Wagentür öffnete, packte er Mannys Haare und sagte: Schlüssel. Und Manny gab ihm die Schlüssel. Hier. Wenn ich sage los, dann geht ihr auch los, verstanden? Verstanden? Wirst du jetzt gefeuert? Was hat denn der Mann überhaupt zu dir gesagt? Was glaubst du wohl? Paps donnerte mit der Handfläche aufs Armaturenbrett. Dann machte er eine Faust und schlug richtig kraftvoll zu. Aber langsam und stetig, so als würde er einen Nagel einschlagen. Weint er? Wir werden ihm nie entkommen. Niemals. Niemand. Wir nicht. Die nicht. Niemand entkommt jemals all dem hier. Papst fuhr zum Autohändler und wir drei hielten den ganzen Nachmittag auf dem Rasen vor dem Haus Ausschau. Unser alter Wagen war am Vorabend verreckt, auf dem Heimweg, nachdem Papst Ma bei der Arbeit abgesetzt hatte. Ein Pickup bog um die Ecke und Manni flüsterte: Da ist er. Also Jungs, lernt das neue Familienmitglied kennen. Wie viele Sitze hat er? Das ist ein Pickup. Der hat keine Sitze, der hat eine Bank. Der Pickup war kobaltblau. Und wie viel Sicherheitsgurte? Hatte eine Sitzbank und einen dünnen, über einen Meter langen Schaltknüppel, der aus dem Boden ragte. Was bist du denn so? Ich? Wie viele Kinder hast du, verdammt? Wie viele Kinder und eine Frau? Und wie viel Geld verdienst du? Wie viel Geld verdienst du? Wie viel verdienst du, um diesen Pickup abzubezahlen, wenn du den ganzen Tag auf deinem fetten Hintern rumhängst? Ja? Wie viel Geld verdienst du an einem Tag? Dieser scheiß Pickup hat noch nicht mal genug Sicherheitsgurte für deine Familie. Dieser scheiß Pickup. Dieser beschissene Monster-Pimmel-Pickup! Papst trat einen großen Schritt auf Ma zu und gab ihr eine Ohrfeige. Okay. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ich bin hier, ich hab's kapiert. Du hast gewonnen. Lass mich. Hör auf. Ja, ich bring den Pickup morgen zurück. Ich besorge es in einem beschissenen Minivan, wenn du willst. Ich besorg dir so ein Auto, wie es eine fette Alte fährt. Willst du das? Eine fette Alte sein? Aber heute Abend haben wir einen Pickup. Also werden wir heute Abend rumfahren, okay? Wir machen eine Tour, die wir nie vergessen werden. Und danach reden wir immer von dem Tag, an dem wir einen Pickup hatten. Paps kam mit müden Augen und blutroten Ohren nach Hause und drängte sich an Ma. Komm. Drückte sie gegen die Küchentheke, küsste sie und kniff sie an verschiedenen Stellen. Stopp. Ja, komm. Stopp. Aber Paps hörte nicht auf. Ich mein's ernst. Er hob ihre Füße vom Boden und zog sie die Treppe hinauf. Ich hab dich nicht so. Verlachte ihren Zorn. Stopp. Ja. Sie hielt sich am Geländer fest. Er konnte ihr Gesicht nicht sehen. Wir schon. Ihre Augen suchten wild und verzweifelt nach Halt. Und für einen Augenblick sah sie uns mit diesem Flehen an. Sie brauchte Hilfe. Aber wir standen nur da, außer Reichweite. Und sahen zu. Dann trat Paps die Tür zu. Ma ging schließlich zur Nachtschicht und kam wieder heim. Jungs, wacht auf. Wacht auf. Sie rüttelte uns wach. Steigt in diesen Pickup und fragt nicht. Ma nannte ihn diesen Pickup. Für Fragen habe ich keine Zeit. Oder den Pickup eures Vaters. Paps hatte den Wagen nicht wie versprochen zurückgegeben. Und wir wussten, das würde er auch nie tun. Wir fuhren zu einem Park, wo es ein mit Stufen umgebenes weißes Gartenhaus gab und umgedrehte Kanus, die halb im Fluss lagen. Kinder gab es keine, Die waren alle in der Schule. Spanien. Ich wollte immer mal nach Spanien. Das könnten wir machen. Ich war mir ziemlich sicher, dass man mit dem Auto nicht nach Spanien fahren konnte, aber nicht ganz. Und als Ma vom Stierkampf sprach und dass alle Kinder so aussahen wie wir, mit braunen Locken, sonnengebräunt und schlank, und sie von Pflasterstraßen und dem Leben sprach, das wir führen würden, Brot aus Körben auf dem Markt verkaufen, hielt ich alles für möglich. Langsam wurde es dunkel. Die Dunkelheit weitete den Raum zwischen uns aus. Mal ehrlich, was wollen wir tun? Wir können nach Hause fahren, aber das müssen wir nicht. Wir müssen nie wieder nach Hause fahren. Was soll das denn heißen? Wir können ihn verlassen, das können wir. Aber ihr müsst mir sagen, was ich tun soll. Sagt's mir. Himmel, glaubt ihr vielleicht, das ist einfach? Sagt was. Ma drehte den Zündschlüssel und der Motor sprang sofort an. Wir nahmen denselben Weg zurück, den wir gekommen waren, und schließlich fuhren wir in die Einfahrt. Waren daheim. Wir gingen meilenweit, wir drei. Kickten Schotter, schleiften Stöcke hinter uns her. Wir hatten uns davongeschlichen. Wir suchten die Freiheit. Es wurde kälter und Joel und ich fragten uns laut, ob wir nicht vielleicht umkehren sollten. Das ist doch ein guter Weg, sagte Manny. Alles bestens, da sind wir sicher. Wir stießen auf ein leeres Feld, warfen unsere Rucksäcke ins Gras und errichteten unser Lager. Hier ist es doch gut. Wir machten uns Drachen. Müllsäcke an Bindfäden. Wir ließen sie vielleicht eine Stunde lang fliegen, bis der Tag ganz in der Nacht verschwand. Irgendwann kam Babs knirschend die Straße entlang. Die Suchscheinwerfer waren an. Unsere Schlafsäcke und Rucksäcke und unsere beschirmten Gesichter wurden alle vom Licht eingefangen. Oh, Scheiße! Wir hätten im Wald schlafen sollen. So war er. Aber wahrscheinlich hätte Paps uns sowieso entdeckt. Er wusste, mit welchen Tricks man Leute aufspürte, die nicht gefunden werden wollten. Er drosch Manny richtig durch. Das hast du davon. Faustschläge ins Gesicht, in den Unterleib. Was hast du davon? Mörder! Manny rastete aus. Heulte und brüllte immer wieder. Mörder! Mörder! Dabei war niemand tot. Mörder! Er kam zu mir gekrochen, packte meinen Ärmel, sah mir in die Augen. Mörder! Später in der Nacht, wieder daheim, kurz vor Sonnenaufgang, kam Manny in mein Bett gekrochen, weckte mich und erzählte mir, dass er von Drachen geträumt habe. Ein ganzer Himmel voller Drachen. Und er hielt alle Schnüre in der Hand. Ich sagte kein Wort. Pops hat sich entschuldigt. Wegen der Fäuste. Er hat gesagt, er hat es mit der Angst zu tun gekriegt. Dass uns was Schlimmes zugestoßen war. Ich hab gedacht, wir könnten abhauen. Ich habe mir alles ausgedacht. Wie heute auf dem Feld. Da war ich sicher. Gott würde sich die Drachen schnappen und uns hochheben. Uns beschützen. Aber jetzt weiß ich es. Gott hat all die Sauberen unter die Dreckigen gemischt. Du und ich und Joel. Wir sind nichts weiter als eine Handvoll Samenkörner, die Gott in den Schlamm und Pferdemist geschleudert hat. Wir sind allein. Am Abend malten wir einen Kreidekreis auf die Straße und teilten den Kreis in drei Teile. Wir hatten einen blauen Gummiball. Jeder stand in einem der Abschnitte und schlug den Ball mit der Handfläche von einem zum nächsten und versuchte, den Ball in Schwung zu halten. Das ist für die Widerworte. Mit jedem Schlag ahmten wir unseren Papst nach. Das ist für deine Frechheit. Und das für irgendwas. Und das ist für nichts. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit, aber das wusste keiner. Ich hatte nie davon gesprochen. Und als Manny und Joel beschlossen herauszufinden, ob sie den Gummiball fest genug werfen konnten, um die Scheibe im Campingwagen der Grices zu zertrümmern, da hatte ich Angst, wir würden dafür bestraft werden. Aber ich hielt den Mund. Der Ball schlug auf das Glas und rollte zu der Stelle zurück, wo wir am Waldrand kauerten. In einem der Hinterzimmer des Hauses ging das Licht an. Die können uns hier draußen eh nicht erkennen. Die sehen uns nicht. Wir warteten und nach einer kurzen Weile ging das Licht wieder aus. Nimm mal einen Stein, sagte Joel zu Manny. Warten wir noch eine Minute sonst. Sonst schöpfen sie Verdacht. Manny warf den Stein und dann rannten wir weg, so schnell uns der Schrecken trieb. Am Waldrand entlang. Wir rannten, rannten, rannten. Fielen hin, schnappten nach Luft und das zersplitternde Glas knirschte immer und immer wieder in unseren Köpfen. Wir drehten uns um, um zu sehen, ob uns jemand folgte. Und tatsächlich tauchte der Sohn der Grices, der Headbanger, auf. 2 Jahre älter als Manny und spindeldürr. Jungs. Er ging mitten auf die Straße. Jungs. Und ließ eine Taschenlampe neben sich baumeln. Eins. Er leuchtete einem nach dem anderen mit der Lampe ins Gesicht. 2, 3. 3 Hasen auf dem Rasen. Der Headbanger behauptete, er sei aus Texas. Wie läuft's denn so? Ständig zählte er an seinem Schritt herum und erzählte so viele Lügen, wie er nur in einen Satz hineinpacken konnte. Diese Art Jungs trieb sich ständig in unserer Nähe herum. Aber meist hielten wir uns fern von ihnen. Wir 3 Mischlingsbrüder in unserer Welt, der weiße Abschaum in seiner. Wir waren immer eng zusammen. Manny vorneweg stellte die Regeln auf. Joel brach sie alle. Und ich versuchte mit aller Kraft den Frieden zu wahren, was manchmal nur bedeutete, dass ich auf die Knie ging und meinen Kopf mit den Armen schützte, bis sie müde oder gelangweilt oder reuemütig waren. Sie schimpften mich Schwuchtel, Pest, schlugen mich grün und blau. Aber mit mir gingen sie noch sanfter um als mit sich selbst. Und alle in der Nachbarschaft wussten, sie würden ihr Blut für mich lassen. Meine Brüder. Hallo, habe ich gesagt. Könnt ihr nicht reden, oder was? Und Manny? Was willst du? Und Joel? Ja, was willst du überhaupt? Und dieser Headbanger? Ich will euch was zeigen. Was hast du denn? Ja, was hast du überhaupt? Kommt mit. Also folgten wir dem Kerl nach Hause. Er öffnete die Kellertür des Hauses und rief uns mit einem gekrümmten Finger zu sich. Schläfst du hier unten? Nein, oben. Ach, hier stinkt's. Der Headbanger führte uns in eine Ecke des Kellers, die mit 3 Holzfensterläden abgetrennt war. Dort standen eine alte Fernsehtruhe und ein Videorekorder. So einen Film habt ihr noch nie gesehen. Da wette ich drauf. Ein weißer Junge, ein Teenager, lag auf einem Bett und blätterte in einem Buch. Es klopfte an der Tür und ein älterer Mann kam herein. Erklär mir mal, warum du die Teller nicht abgewaschen hast, wie ich dir gesagt habe. Was willst du, Daddy? Ich werde dir eine Lektion erteilen, junger Mann. Daddy, bitte. Zieh die Unterhose runter. Bitte hör auf. Beug dich über meinen Schoß. Ja. Daddy, hör auf. Das gefällt dir, oder nicht? Bitte, bitte. Das ist für... Das ist für... Wir tranken den Schnaps aus, sprangen von der Rampe und Manny schleuderte die leere Flasche einfach so zwischen die Bäume. Der Alkohol wärmte uns die Bäuche. Die Schneeflocken dickten die Luft vor uns an. Um die Ecke stand der Müllcontainer mit den 4 Kammern. Und im Schatten des Containers versteckte sich die Katze mit den 8 Sitzen. Ihre Kätzchen krallten und drängelten sich in dem saugenden Haufen. Es waren hässliche, verzweifelte kleine Dinger. Wie lange dauert es, bis die Kätzchener vergessen, dass sie aus einem Wurf sind und miteinander streiten und vögeln? Fragte Manni. Wie lange, bevor sie den Spacko rausschmeißen? Die beiden kicherten. Und sie kicherten über mich. Die Elfe, den Kümmerling, den Spacko unseres Wurfs. Wir waren selbst mal solche Kätzchen gewesen. Drei durch dick und dünn und warm. Wisst ihr was? Fickt euch. Scheiß auf dieses Herumgeschleiche. Was machen wir hier draußen überhaupt? Hey! Sagte Joel. Immer mit der Ruhe. Ich hab genug davon. Das ist doch scheiße, dieses Herumgeschleiche. Ja, wer schleicht denn? Ich? Ich stehe nur hier. Bist ein echtes Arschloch. Schau doch mal in den Spiegel. Kannst du dich überhaupt sehen? Ständig erzählst du was von Gott und im nächsten Augenblick was von Weibern. Du hast doch von beidem keine Ahnung. Oh, scheiße. Was? Freut dich das vielleicht? Irgendwie, ja. Ihr seid solche Ignoranten. Ich finde euch peinlich. Wisst ihr das eigentlich? Dass ich euch peinlich finde? Wir sind ihm so peinlich. Wisst ihr was? Vergesst's. Egal. Du bist doch selber ein Arschloch. Ja, er hat recht. Du bist ein Arschloch. Er hielt mir einen Ast ganz knapp vor die Nase. Ich stellte mir die Schwellung vor, wenn der Ast mir an den Kopf knallte. Das wollte ich. Entweder bist du ein Arschloch oder wir reißen ihn dir auf. Was darf sein? Na los, Manni. Schlag mich mit dem Ast. Mal schauen, ob du dich dann besser fühlst. Schlag endlich zu, verdammt. Ernsthaft? Du bist doch durchgeknallt. Schaut euch meine Brüder an. Bei dir ist echt was im Kopf nicht richtig. Ihre schlapprigen Klamotten. Ihre dunkel umrandeten Augen. Wie permanent blau geschlagen. Ihre Galgenvögelgesichter. Ich kam mir vor wie in der Falle. Voller Hass. Weißt du, was sie neulich zu mir gesagt hat? Ich führte ein Tagebuch. Sie sagte, du bist zu allem fähig. Darin fand ich scharfe Schimpfwörter für sie alle. Meine Leute. Meine Brüder. Denselben Scheiß hat sie mir auch gesagt. Sie sagte, du bist so klug. So klug. Und weißt du was noch? Sie sagte, du bist fähig, dich selbst zu zerstören. Ma und Paps hatten sich mit mir, ohne die beiden anderen, über meine Berufschancen unterhalten. Wie Ma von dir spricht. Über meine Belesenheit, die mich von meinen Brüdern unterschied. Als ob du eine beschissene Kristallvase wärst. Ja, ihrer Meinung nach sind wir beide von derselben Art. Und du, du bist ein verdammtes goldenes Ei. Beide ermutigten mich, davon auch Gebrauch zu machen. Sie will, dass wir dich vor den anderen beschützen. Ja. Ich habe ihr gesagt, ist doch nicht so, dass wir immer noch in derselben Sandkiste spielen, Frau. Und sie will, dass wir dich vor dir selbst beschützen. Sie deuteten an, dass ich es im Leben leichter haben würde als sie, als es meine Brüder jemals haben würden. Und ich hasste sie dafür. Wir sind doch keine kleinen Jungs mehr. Er ist euer kleiner Bruder. Er wird immer euer kleiner Bruder sein. Das hat sie zu mir gesagt. Nur wenn er es auch sein will, habe ich gesagt. Beschissenes heiliges Lämmchen. Wo gehst du denn hin? Ja, wo willst du denn hin, Mädchen? Ich schlich mich davon und ging die 3 Meilen zum Busbahnhof. Der Schnee fiel sanft und reichlich. Und als ich mich umdrehte, waren meine Spuren bereits zugedeckt. New York? Wochenlang hatte ich mich zu diesem Busbahnhof geschlichen. New York, hab ich gefragt. Dauerte, war unentschlossen. Ich versteckte mich in den Kabinen, linste durch die Spalte. Ich muss nur mal. Da drin nicht, nicht um diese Uhrzeit. Ich wusch mir unentwegt die Hände, konnte die direkten Blicke im Spiegel nicht erwidern. Warum nicht? Ist das Gebäude zu? Hab alle, die nach New York wollten, nach Hause geschickt. Wenn du nach New York willst, dann komm morgen früh wieder. Ich bring dich persönlich hin. Nein, Sir. Na gut, also, wenn du unbedingt pinkeln musst, dann komm rein. Das Klo ist da hinten? Ich wusste nicht, wie ich diesen Männern zeigen sollte, dass ich bereit war. Du willst, dass ich es dir mache, oder? Ich hielt für ihn still, Ich mach's dir. Und so wurde ich gemacht. Die Wucht ihrer 8 Augen drückte mich zur Tür zurück. Alles Leichte zwischen mir, meinen Brüdern, meiner Mutter und meinem Vater war verloren. Ma sah mich an. Auf ihrem Schoß lag mein Tagebuch. Mit kräftigen und offenen Worten hatte ich die Fantasien niedergeschrieben. Über die Männer, die ich am Busbahnhof getroffen hatte. Und über das, was ich von ihnen wollte. Ich kniete in der Tür und als ich zu Ma sprach, war meine Stimme ruhig und bestimmt. Ich bring dich um, sagte ich. 2 Stunden später sitze ich im Wagen und werde zur psychiatrischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses gefahren, wo man mich einsperren lässt. Doch davor, bevor ich auf eine Trage geschnallt und betäubt werde, schaut doch mal, wie ich da auf dem Wohnzimmerboden knie. Meine weichen, lockigen schwarzen Haare, seit Tagen ungewaschen. Meine Haut voller Akne. Mein gerecktes Kinn. Den Blick auf die Familie gerichtet. Dies war das letzte Mal, dass wir 5 in einem Raum waren. Ich hätte aufstehen können. Ich glaube, sie hätten mich in die Arme genommen. Stattdessen benahm ich mich wie ein wildes Tier. Ich versuchte, ihnen die Haut von den Gesichtern zu reißen. Und als das nicht ging, versuchte ich mir selbst die Haut vom Gesicht zu reißen. Sie drückten mich zu Boden. Ich bockte und spuckte und schrie mir die Kehle wund. Ich verfluchte sie. Wir alle waren Hurensöhne, Promenadenmischungen. Unsere Mutter vögelte ein Ungeheuer. Ich sagte und tat unverzeihliche, tierische Dinge. Was blieb ihnen da anderes übrig, als mich in den Zoo zu stecken? Wir Tiere. Nach einem Roman von Justin Taurus. Mit Max Hegewald, David Hofner, Robin Lange, Lennart Lemster, Julian Brenkmann, Daniel Axt, Marina Galitsch, Paul Schröder, Theresa Berlage, Hannes Stelzer, Christian Lessiak, Wolfgang Schröder, Benjamin Morik und Ulrich Benck. Komposition Fatima Dann. Technische Realisation Manuel Gluschewski, Birgit Gall und Sebastian Ohm. Regieassistenz Elias Stengel und Anne Abendroth. Hörspielbearbeitung und Regie Elisabeth Wallenmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2017. Dramaturgie Susanne Hoffmann.